Funkkolleg Musikgeschichte. Vierte Kollegstunde, die Schriftlichkeit der Musik und ihre Folgen. Autor Dr. Hartmut Möller. Johanna von Orléans und Karl der Große sind beide bedeutende Persönlichkeiten des Mittelalters. Den wenigsten Menschen aber ist heute bewusst, dass der zeitliche Abstand zwischen den beiden größer ist als der zwischen uns und Jeanne d'Arc. Denn Karl der Große lebte um 800, Johanna von Orléans aber im 15. Jahrhundert. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die globale Zeitraumbestimmung Mittelalter in mehrfacher Hinsicht problematisch ist. Sie kommt der weit verbreiteten Vorstellung entgegen, die ältere Geschichte perspektivisch verkürzt zu sehen, sie in den Kasten dunkles Mittelalter zu sperren und ihr einen einheitlich konservativen Menschen- und Musikertyp zuzuordnen. Dabei widerspricht die Bezeichnung Mittelalter aber völlig dem Epochenbewusstsein der mittelalterlichen Menschen. Von Generation zu Generation verstanden sie sich als Moderne, als Angehörige eines neuen Zeitalters. Und sie meinten, im letzten Zeitalter der Geschichte zu leben. Sie ahnten kaum, welch lange Ausdehnung der Geschichte noch bevorstand. Der Begriff Mittelalter fördert darüber hinaus aber auch die populäre Ansicht von der zunehmenden Beschleunigung geschichtlicher und eben auch musikgeschichtlicher Prozesse. Eine Ansicht, durch die beinahe ein Jahrtausend zu einem kontrast- und ereignisarmen Zeitalter komprimiert wird. Dieses landläufige Bild von mittelalterlicher Geschichte wirkt sich auch auf die Musikgeschichtsschreibung aus. Nehmen wir als Beispiel die Mehrstimmigkeit. Der französische Schriftsteller Georges Duhamel formulierte eine allgemein akzeptierte Meinung wie folgt. Wenn man mich fragen würde, was meiner Ansicht nach die abendländische Welt oder genauer Europa von der asiatischen und afrikanischen Menschheit unterschiede, so würde ich ohne Zweifel erwidern, die Polyphonie. Wenn die komponierte Mehrstimmigkeit also zu den zentralen Kennzeichen der europäischen Kultur gehört, wie steht es dann um die Frühgeschichte dieser europäischen Mehrstimmigkeit? Hören Sie, was Anfang unseres 20. Jahrhunderts der Musikwissenschaftler Hugo Riemann in seinem Handbuch der Musikgeschichte dazu schrieb. In diesem Werk ist zusammengestellt nicht, was jeder Musiker weiß, sondern was jeder Musiker wissen sollte. In welcher Zeit kam diese Mehrstimmigkeit auf? Nach der Völkerwanderung, nach dem Untergange der griechischen und römischen Kultur, als die Völker des nordwestlichen Europa Träger einer neuen Kulturperiode wurden, im Mittelalter. Entwickelte sich die mehrstimmige Musik gleich damals zu einer Höhe der Vollendung, die dem Musiker unserer Tage das Studium der Denkmäler jener Zeit zur Pflicht macht? Nein. Die Verbindung mehrerer Stimmen, mehrerer selbstständiger Melodien hatte sich erst durch jahrhundertelanges Ringen von einer Steifheit und Unbehilflichkeit freizumachen, deren Kenntnis für den heutigen Musiker nur ein historisches Interesse haben kann, nicht aber für seine Schulung in der Technik seiner Kunst von wesentlicher Bedeutung ist. Wie weit hat demnach der Musiker zurückzugehen, wenn er die Meisterwerke der Vergangenheit studieren und aus diesem Studium sein eigenes Wissen und Können vertiefen und bereichern will? Etwa bis ins 14., jedenfalls bis ins 15. Jahrhundert. Das 15. und 16. Jahrhundert zeigen die Musik auf einer staunenswerten Höhe der Kunsttechnik und Kunstwirkung angelangt. Die Werke dieser Zeit sind noch heute lebensfähig und ihr Studium ist in hohem Grade für den Tonsetzer bildend und fördernd. Natürlich blieb eine derartige Verkürzung der Musikgeschichte nicht ohne Kritik. Eine berühmte kritische Stimme war Jacques Hantschin in seiner 1948 veröffentlichten Musikgeschichte im Überblick. Liegt darin nicht eher die vorgefasste Meinung, dass das, was uns äußerlich und innerlich näher liegt, darum auch das Höherstehende, größere Aufmerksamkeit würdig ist? Vom Standpunkt des Musikliebhabers, der es im Konzertsaal und im Hause nur mit der Musik der späteren Jahrhunderte zu tun hat, könnte man dies zwar gelten lassen, aber ein historischer Standpunkt ist es nicht. Warum sollte es sich nur in der Musikgeschichte anders verhalten als in anderen Abteilungen der Geschichte, wo man niemals einen Cäsar, Homer oder Johannes Erigena als nebensächlich behandeln wird? Warum sollte sie nur den Anschein erwecken, dass sie jenem Irrglauben des 19. und teilweise schon des 18. Jahrhunderts folgt, demzufolge es im Laufe der Zeiten immer besser geworden ist? Können wir, indem wir Kirchenbauten aus alter Zeit betrachten, wirklich das Gefühl haben, dass unsere Zeit Höherwertiges hervorzubringen vermöchte? Doch warum sollte gerade die Musik jener Zeit nicht auf der gleichen Höhe gestanden haben? Man spricht zwar gern von der Musik als der jüngsten unter den Künsten, als der, die sich zuletzt entwickelt habe, doch ist dies eine schöne Phrase, die wir dem feuilletonistischen Sprachgebrauch überlassen dürfen. Bei allem Verständnis für das Musikliebhabertum, welches uns zu den nächstgelegenen Epochen der Musikgeschichte hinzieht, vertrat Hantschin die Idee einer objektiven, quantitativen Verteilung der geschichtlichen Perioden. Hantschin und zahlreiche Forscher vor ihm und nach ihm arbeiten an einem Konzept von Musikgeschichte, das, wie es Fritz Recko 1984 formuliert hat, die Musik des Mittelalters und ihre Theoriebildung grundsätzlich einschließt und bewusst integriert. Nicht in gedankenloser Selbstverständlichkeit sogenannter abendländischer Kontinuität, auch nicht in ästhetisierender Verharmlosung des Besonderen und Fremdartigen und schon gar nicht in distanzloser Hingabe an Vital-Elementares oder an Sakral-Entrücktes, sondern aus dem Wissen heraus, dass bereits im Mittelalter wesentliche Voraussetzungen geschaffen und zentrale Entscheidungen getroffen worden sind, die die europäische bzw. westliche musikalische Kultur geformt und geprägt haben, und zwar zum Faszinierenden wie zum Problematischen hin. Und aus der Bereitschaft heraus, mittelalterliche Musik ihren eigenen und eigenwilligen Rang als Kunst sui generis nicht zu bestreiten, sie nicht gerade noch im Antichambre bloßer Vorgeschichte zu tolerieren, sondern als konstitutiven Teil unserer eigenen, durch und durch historischen musikalischen Kultur zu ergründen. Im Zentrum dieser Sendung wird die Musik im karolingischen Mittelalter, also im 9. Jahrhundert, stehen. Denn in dieser Zeit haben Auseinandersetzungen um die Musik stattgefunden, ohne die alle europäische Musik vom 12. bis 20. Jahrhundert nicht das geworden wäre, als was sie sich entwickelt hat. Sie werden erfahren, dass bereits in der Zeit Karls des Großen entscheidende Weichen gestellt, Vorstellungen entwickelt und Aufgaben formuliert wurden, die das Komponieren vom 12. Jahrhundert bis in die Gegenwart überhaupt erst ermöglicht haben. Das Karolingerreich wurde von König Pippin, gestorben 768, begründet. Sein Sohn Karl der Große baute es zu einem in diesem Umfang nie wieder erreichten Imperium aus. Mit dem Karolingerreich begann die eigentliche Geschichte des europäischen Abendlandes und damit auch die Geschichte der europäischen Kunstmusik. Bereits im Jahre 754 hatte Pippin angeordnet, dass die örtlichen liturgischen Gesänge in den Gebieten nördlich der Alpen durch die Cantilena Romana ersetzt werden sollten. Der erste Schritt, die liturgische und gesangliche Vereinheitlichung des karolingischen Europas zu betreiben. 789 dann bestimmte Karl der Große, dass alle Kleriker den römischen Gesang lernen und ordnungsgemäß singen sollten. Ein Staat, eine Kirche. Diese Idee ließ nur die eine römische Liturgie und damit den einen römischen Liturgiegesang zu. Dabei ging es den Karolingern nicht um liturgisch-musikalische Gründe. Der herrscherliche Gottesdienst des karolingischen Königtums war Zeichen königlicher Macht und hatte insofern politische Funktionen. Karl der Große verstand sich als Stellvertreter Gottes in der Welt. Auf dieses Selbstverständnis war das Bildungsziel seiner Regierung gestützt. Ein geeintes christliches Reich mit einheitlicher Liturgie und einheitlichem Kirchengesang. Träger der neu aufblühenden karolingischen Kultur waren die Bischofssitze und die großen Abteien des Reiches. In allen Dom- und Klosterschulen, so wurde verordnet, sollten die Kleriker und Mönche im Schreiben, in der lateinischen Sprache und in Grammatik unterrichtet werden. Sie sollten die Psalmen, die Psalmodie und die Kirchengesänge beherrschen. Im Zusammenhang mit diesen karolingischen Bemühungen um Schrift und Schriftkultur kam es dann auch zur Entstehung musikalischer Schriften, als Mittel zur Vereinheitlichung, Zentralisierung und auch Kontrolle der musikalischen Überlieferung. Bestimmend für das Erziehungswesen war die Einheit von Kirche und Schule. Im Mittelpunkt des Schullebens standen die täglichen Gottesdienste, die Gebetszeiten des Chordienstes und die Messen, die den Tagesablauf gliederten. In der Nacht die Matutin, dann zum Sonnenaufgang die Laudes und zu jeder dritten Stunde eines der kleinen Offizien Prim, Terz, Sext und Non. Anschließend Vesper und zum Tagesende die Komplett. Dazwischen in den Vormittagsstunden eine bis zwei Messen. Als Aufgabe der Menschen galt, für Gott zu leben und gemeinschaftlich singend Gott zu loben. Ziel des Gesangsunterrichts war deshalb die Vorbereitung auf die Aufgaben im Gottesdienst. Wegen des sehr umfangreichen und zum Teil gesangstechnisch außerordentlich schwierigen Repertoires war diese Ausbildung besonders langwierig. Bereits die Kinder mussten für unsere Begriffe unglaublich viele Texte, unter anderem die 150 Psalmen und tausende von Melodien, die täglich variierten, auswendig lernen. Wie Agobard von Lyon um 840 forderte, sollten die Sänger von früher Kindheit bis ins Greisenalter alle Tage mit dem Erlernen und Festigen der liturgischen Melodien zubringen. Diese Forderung verwundert nicht, bedenkt man, welch unterschiedliche Formen und Vertonungsstile die verschiedenen Gesangsgattungen von Messe und Stundengebet aufweisen. Einfachste, überwiegend auf einem Ton rezitierte Gebilde sind die Gebete und Lesungen. Entwickelter schon sind die Psalmtöne mit ihrer sinnvoll gegliederten Formelsprache. Die dritte und größte Gruppe, die musikalisch frei komponierten Gesänge, weisen wiederum eine beträchtliche Vielfalt an Formen und Vertonungsstilen auf, von schlichter Syllabik bis zu überquellender Melismatik. Recht einfach gehaltene Gebilde sind die Antiphonen des Stundengebetes, die das Absingen der Psalmen rahmen. Musikalisch anspruchsvoller dagegen sind die Messantiphonen, die eine liturgische Handlung begleiten. Der Introitus beim Einzug, das Offertorium bei der Gabenbereitung und die Communio bei der Austeilung der Kommunion des Abendmahles. Teil des liturgischen Geschehens ist schließlich die Gruppe der Meditationsgesänge Graduale, Alleluia und Tractus, die ganz oder weitgehend von Solisten vorgesungen werden und deren Melodien oft 50 und mehr Töne pro Textsilbe haben. Hinzu kamen bei allen Gattungen typische Stilmerkmale und für jede der 8 Kirchentonarten charakteristische Intervalle und melodische Wendungen. Denn wesentlich für das Tonsystem der Gregorianik ist, dass die Tonstufen nicht gleichberechtigt sind. Vielmehr herrscht in jedem der 8 Kirchentöne ein bestimmtes Bezugssystem von wichtigen, weniger wichtigen und unwichtigen Tönen. Hören Sie, wie ein und derselbe Bibelvers des Ostersonntags in 2 unterschiedlichen Formen und Vertonungsstilen gesungen wird. Zunächst als Communio-Antiphon zur Austeilung der Kommunion des Abendmahls, im Wechsel mit Psalmversen chorisch gesungen. Typisch ist der verhaltene musikalische Charakter der Vertonung, bedingt einmal durch den typischen Melodiestil der Messantiphonen mit den kleinen Notengruppen über den Silben. Hinzu kommt bei dieser Communio der 6. Kirchenton, bei dem sich die Melodie weithin im Raum einer Terz bewegt. Passia nostrum immolatus est Christus, Alleluia. Unser Osterlamm, Christus, ist geopfert, Alleluia. Hören Sie dagegen denselben Vers eingebettet in das Alleluja des Ostersonntags, als Akklamation vor der Verkündung des Osterevangeliums im hochgespannten siebten Ton. Typisch für ein gregorianisches Alleluja, wie das soeben gehörte, sind der Wechsel von Schola, also Chor und Solist, die weit gespannten Melismen, insbesondere die melodische Vokalise über dem Schlussvokal des Alleluja, Jubilus genannt, Wiederholungen von Melodiewendungen und die Gleichheit von Versschluss und Jubilus. Rein musikalisch gesehen war das Alleluja eine Art Konzertstück zwischen den Lesungen. Doch standen sängerische Virtuosität und Interpretationskunst im Dienst der Verkündigung mit den Mitteln der Musik. Wir sprachen davon, dass die karolingischen Herrscher ein geeintes christliches Reich mit einheitlicher Liturgie und einheitlichem Kirchengesang anstrebten. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die eine Musik, so sehr sie auch politisch gestützt und theologisch-liturgisch begründet wurde, keineswegs bereits vorhanden war. Vielmehr musste das Ideal des einen liturgischen Gesanges, dieser gesamteuropäischen musikalischen Einheitssprache, erst noch geschaffen werden. Bezeichnend ist, dass Ende des 8. Jahrhunderts die Legendentradition den 200 Jahre älteren Papst Gregor den Großen zum Schöpfer des gesamten Choralrepertoires machte. Das monumentale Repertoire liturgischer Gesänge wurde nach seiner Einführung ins Frankenreich zum Cantus Gregorianus, zum gregorianischen Gesang erklärt. Damit war es auf eine verbindliche päpstliche Autorität bezogen. Hinzu kam seit etwa 900 die Idee der göttlichen Inspiration, wodurch die liturgischen Gesänge analog zur Bibel vollends aller zeitlichen Bedingtheit enthoben wurden. Bildliche Darstellungen zeigten von nun an Papst Gregor mit einer Taube auf den Schultern, die ihm als Bote des Heiligen Geistes die liturgischen Melodien eingibt. Diesem Bemühen um musikalische Einheit und deren Legitimation standen von Anfang an ausgeprägte Gegensätze und Spannungen im Wege. Hören Sie, was der Mönch Notger von St. Gallen gegen Ende des 9. Jahrhunderts über die Bemühungen Karls des Großen um den Kirchengesang schreibt. Unermüdlich im Eifer für den Dienst Gottes freute sich Karl, dass zwar in der Kenntnis der Wissenschaften sein Wunsch, soweit das möglich, erfüllt war, aber es schmerzte ihn sehr, dass immer noch alle Provinzen oder Bezirke und Städte in den Lobgesängen Gottes, das heißt in den Melodien des Kirchengesangs, voneinander abwichen. Und er bemühte sich, vom Papst einige im Kirchengesang erfahrene Geistliche zu bekommen. Der Papst, der seine gute Absicht und seinen von Gott eingegebenen Eifer billigte, schickte, entsprechend der Zahl der 12 Apostel, 12 des Singens kundige Geistliche vom apostolischen Stuhl zu ihm nach Frankien. Als diese nun Rom verließen, berieten sie sich, weil ja immer alle Griechen und Römer vom Neid auf den Ruhm der Franken geplagt wurden, wie sie das Singen so verschieden gestalten könnten, dass sich nie dessen Einheitlichkeit und ein Zusammenklang im Reich und im fremden Bezirk ausbreite. Bei ihrem Eintreffen wurden sie von Karl ehrenvoll aufgenommen und nach den bedeutendsten Orten verteilt. Jeder mühte sich nun, an seinem Orte so verschieden und misstönend sie es nur ausdenken konnten, selbst zu singen und das anderen beizubringen. Als nun der kluge Karl in einem gewissen Jahr das Weihnachts- und das Erscheinungsfest in Trier und Metz gefeiert und sehr aufmerksam, ja geradezu genau die Eigenart der Lieder erfasst hatte und sogar tief darin eingedrungen war und nun im folgenden Jahr dieselben Feste in Paris und Tours feierte und nichts von diesem Klang vernahm, den er im Vorjahr an den genannten Orten kennengelernt hatte, sondern hörte, dass auch die auf andere Orte verteilten Geistlichen im Lauf der Zeit voneinander abwichen, da trug er die Sache dem Papst vor. Notkers Bericht ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Erstens, offenbar bestanden beträchtliche Unterschiede zwischen der römischen Singweise und den lokalen Gesangstraditionen in den Provinzen und Städten des Frankenreichs. Zweitens, die Verbreitung der römischen Melodien war auf Sänger angewiesen, die sie weitergaben. Sie beruhte auf mündlicher Überlieferung. Wie es zu den Unterschieden zwischen römischen und fränkischen Singweisen gekommen ist, ist schwer zu beantworten. Notker spricht, aus fränkischer Sicht, von bewusster Sabotage durch die römischen Sänger. Andere zeitgenössische Quellen machen die natürliche Wildheit der Franken für die Abweichungen verantwortlich. Mit ihren wie Donnerschall ertönenden Stimmen, mit ihren barbarischen Säufergurgeln sei es ihnen nicht möglich, den übernommenen römischen Gesang in seiner Süße wiederzugeben. Tatsache ist, dass aus dem 11. bis 13. Jahrhundert einige römische Quellen erhalten sind, die in ihren Melodien beträchtlich von den gregorianischen abweichen. Tatsache ist damit die Existenz zweier Fassungen der liturgischen Melodien, die sich in ihrer Gestalt unterscheiden und die doch auf eine gemeinsame Wurzel hinweisen. Auf die Frage, wann und wo das eine Repertoire ins andere umgeformt worden ist, sind verschiedene Antworten gegeben worden. Geschah dies im Rom des 7. Jahrhunderts, wo den Gesängen der päpstlichen Liturgie größere Feierlichkeit verliehen werden sollte? Oder entstanden neben den römischen Singweisen der päpstlichen Liturgie eigene, eben die gregorianisch-fränkischen Melodien zur stadtrömischen Liturgie? Oder kam es im Frankenreich zur Redaktion des aus Rom importierten Gesanges? Hören Sie am Beispiel des Alleluia Passio Nostrum, wie beide Fassungen in der Grundstruktur übereinstimmen, wie die römische Fassung reicher mit Umspielungsformeln ausgestattet ist, dabei jedoch weniger straff geformt ist als die gregorianisch-fränkische Fassung. Hören Sie zunächst noch einmal den Beginn des gregorianischen Alleluja. Und jetzt dasselbe Alleluja in römischer Version, auch stadtrömisch oder altrömisch genannt. Der zweite wichtige Punkt in Notkers Bericht ist die Frage nach der mündlichen Überlieferung. Uns heute erscheint es als selbstverständlich, dass Musik aufgeschrieben wird. Doch sind die ältesten europäischen Notenschriften erst ab dem 9. Jahrhundert bekannt und vollständig notierte Gesangbücher gibt es erst ab dem 10. Jahrhundert. Das bedeutet, dass die Gregorianik als das älteste Repertoire der abendländischen Musikgeschichte zunächst mündlich überliefert wurde. Und es lässt sich belegen, dass in der Karolingerzeit der Übergang von mündlicher zu schriftlicher Musiküberlieferung angebahnt wurde. Durch die Entwicklung musikalischer Schriften in Zusammenhang mit dem Aufschwung von Kultur und Gelehrsamkeit, durch die Bemühungen um einen tonartlichen Rahmen, um eine Ordnung und rationale Klassifizierung des Gesangsrepertoires, durch die Versuche der Musiktheoretiker, die Melodien beschreibbar und analysierbar zu machen. Wie die mündlich überlieferten Melodien vor dem 9. Jahrhundert sich anhörten, ist schwer zu rekonstruieren. Ein möglicher Zugang zu dieser vorschriftlichen Musikkultur ist, sich mit den noch heute lebendigen mündlichen Traditionen zu beschäftigen. Beispielsweise lebt in den mündlich überlieferten Liturgien mancher orientalisch-jüdischer Gemeinden noch ein Stück Altertum weiter. In Tonaufnahmen, die in den vergangenen Jahrzehnten beispielsweise in Jerusalem angefertigt wurden, sind diese Singweisen erhalten. Hören Sie einige Psalmverse, zunächst von einem jüdischen Sänger aus Syrien und danach von einem Sänger von der Insel Djerba, wo die jüdische Gemeinde jahrhundertelang in strenger Abgeschlossenheit gelebt hat. Mizmor Shir Leom Hashabbat. Und jetzt der Sänger von der Insel Djerba. Vergleichen Sie diese Zeugnisse jüdischer Psalmodie in mündlicher Überlieferung mit der europäischen Psalmodie, wie sie seit dem 9. Jahrhundert gelehrt wurde. Der Vergleich zeigt zum einen manche Parallelen hinsichtlich des Gesamtbaus der Psalmodie und der Formung einzelner Partikel. Er zeigt aber auch, dass die Psalmodie in der mündlichen Überlieferung nicht glatt verläuft, sondern mit Umspielungen und Abweichungen versehen ist. Der festgehaltene Rezitationston, die Eintonachse der westlichen Psalmodie, ist kein natürliches Singen, sondern ein Kunstprodukt, eine bewusste Stilisierung, entstanden bei der karolingischen Aneignung der römischen Melodien. Dass die gregorianischen Gesänge zunächst mündlich überliefert wurden, lässt sich aber großenteils auch an den Gesängen selbst ablesen. In der schriftlichen Überlieferung sind noch Merkmale und Eigenheiten der mündlichen Überlieferung zu erkennen. Am folgenden Beispiel hat der amerikanische Musikwissenschaftler Leo Treitle herausgearbeitet, wie man sich das Funktionieren von mündlicher Überlieferung vorstellen kann. Es handelt sich um einen Traktus, eine Psalmvertonung, die in der Fastenzeit anstelle des Alleluja solistisch gesungen wird. Dieser reich verzierte Traktus dauert je nach Aufnahme zwischen knapp 9 und gut 15 Minuten. Doch brauchte der Sänger in einer Zeit, als er noch keine Noten vor sich hatte, den Traktus nicht Note für Note auswendig zu lernen. Vielmehr rekonstruierte er den Gesang bei jedem Vortrag neu. Er hatte die in allen Versen einheitliche, strenge Grundstruktur im Kopf. erkannte die Ordnung der Kadenztöne, eine Reihe typischer Wendungen und den Text. Hören Sie eine Aufnahme aus der benediktinischen Tradition, die sich in der rhythmischen Gestaltung an den ältesten Handschriften des 10. Jahrhunderts orientiert. Wenn in Gesängen wie diesen Merkmale der mündlichen Tradition quasi eingefroren sind, dann liegt der Gedanke nahe, auch in der klanglichen Realisierung die mündliche Tradition zum Zug kommen zu lassen. In der folgenden Aufnahme desselben Traktus kann man feststellen, wie die Begegnung mit den lebendigen Traditionen des Mittelmeerraumes zu völlig anderen Resultaten in Stimmgebung und Zeitordnung als die vorige Aufnahme führt. Die Einführung des römischen Chorals hatte enormen Einfluss auf die schöpferischen Kräfte im Karolingerreich. Es war, als ob der verordnete tägliche Umgang mit den liturgischen Gesängen den Musikern und Dichtern des 9. Jahrhunderts die Zunge gelöst hatte. Der gregorianische Choral war Anknüpfungspunkt für vielfältige Neuschöpfungen. Er diente als Maßstab, Richtschnur für die neu geschaffenen Melodien und forderte gleichzeitig dazu heraus, eigene zeitgenössische Melodien und Formen zu erproben. In vielschichtiger Weise setzten sich die Komponisten und Dichter der Karolingerzeit mit den einzelnen römischen Gesangsgattungen auseinander. Überall entstanden neue Alleluja-Melodien. Für neue, meist regionale Heiligenfeste schuf man Offiziumsgesänge, die in mehrfacher Hinsicht neu waren. In den Texten dieser neuen Offizien wurde die nüchterne biblische Prosa der römischen Liturgiegesänge durch versartige Partien aufgelockert, die Melodien waren tonartlich geordnet. Erstmals traten Autoren und Komponisten namentlich hervor. Bei den Ordinariumsgesängen waren aus Rom lediglich einige schlichte, litaneiartige Gesangsweisen überliefert. Die Musiker der Karolingerzeit vertonten die Texte neu, über 200 Melodien, jeweils für Kyrie, Sanctus und Agnus sind erhalten, dazu fast 60 Gloria-Melodien. Aber auch gänzlich neue Gattungen wurden geschaffen. Sequenzen, Tropen, lyrische Strophenlieder und geistliche Spiele. Und natürlich gehörten auch außerliturgische Melodien zum Gesamtbild des Musizierens während der karolingischen Ära. Gesänge beim Empfang hochgestellter Fürstlichkeiten, Spielmannsweisen. So brachen überall im dichterischen wie im musikalischen neue schöpferische Kräfte hervor, wurde die Fantasie auf neue Wege geführt und damit gleichzeitig die erstrebte liturgisch-musikalische Einheit erneut gefährdet. Die wohl wichtigsten Gattungen dieses Neuschaffens waren Sequenz und Tropus. Sie sprachen die Menschen der Karolingerzeit mit den Worten und der Musik ihrer Zeit an. Die Namen der Dichter und Komponisten sind bis auf Ausnahmen nicht überliefert, doch gaben ihre Konzeptionen der europäischen Musik grundlegende Anregungen. Tropus und Sequenz sind früheste Belege für kompositorische Bearbeitung. Aus der weitgehenden Anonymität des 9. Jahrhunderts hebt sich als überragender Sequenzendichter Notker von St. Gallen heraus. Wir kennen schon seinen Bericht über die Einführung des römischen Chorals. Notker Balbulus, also Notker der Stammler, so nannte er sich in vornehmer Untertreibung. Im Widmungsbrief zu seiner Sequenzensammlung bezeichnete er sich gar als Notker, der Hinterste unter den Kuttenträgern St. Galls. Um das Jahr 884 berichtete er in diesem Widmungsbrief über seine Anfänge als Sequenzendichter. Als ich noch ein junger Mensch war und die überlangen Melodien, so oft im Gedächtnis eingeprägt, aus dem unbeständigen Herzen wieder entrannen, fing ich im Stillen zu überlegen an, welcher Art ich sie wohl festbinden könnte. In dieser Zeit geschah es, dass ein Priester aus dem kürzlich von den Normannen zerstörten Jumièges zu uns kam und sein Antiphonar mitbrachte, worin eine Art Verse den Alleluja-Vokalisen angepasst waren. Es waren schon damals reichlich verderbte Verse. Wie deren Anblick mir erfreulich, so war ihr Geschmack mir bitter. Immerhin begann ich in Nachahmung derselben eigene Verse zu schreiben. Notker beschreibt, auf welche Weise die Alleluja-Melismen, die Melodie Longissime, mit Texten versehen werden. Die Vorlage wird analysiert, die Elemente der Melodie werden Gegenstand der Bearbeitung, indem den einzelnen Tönen je eine Textsilbe zugeordnet wird. Durch diese syllabische Textierung entsteht etwas Neues. Wie Notker berichtet, greift er eine Anregung aus dem nordfranzösischen Jumièges auf. Nach dem Muster dieser Verse verfasst er seine eigenen Sequenzendichtungen, insgesamt 40 Texte. Diese Textierungen erfüllen zunächst einmal eine Aufgabe als Gedächtnishilfe, um sich die schwierigen Tonfolgen einprägen zu können. Hinzu kommt die Freude an der Kunstfertigkeit der Bearbeitungen. Das sich schnell ausbreitende Sequenzenschaffen eröffnete die Möglichkeit, eigene Texte in die fixierte Ordnung der gottesdienstlichen Gesänge zu integrieren. Ausgangspunkt für viele Sequenzenmelodien war der Jubilus des Alleluja. Anderen Sequenzen lag kein präexistentes Alleluja zugrunde und sehr wahrscheinlich wurzeln diese Melodien im weltlichen Bereich. Typisch für die Sequenzenmelodien ist deren Gliederung in Abschnitte, die jeweils wiederholt werden. Analog sind auch die Texte gebaut und setzen sich aus sogenannten Doppelversikeln zusammen. Hinzu kommen gewöhnlich nicht wiederholte Anfangs- und Schlussabschnitte. St. Gallen repräsentierte den einen wichtigen Pol in der Sequenzenkunst des 9. Jahrhunderts. Das andere wichtige Zentrum dieser Zeit lag im damaligen Westfrankenreich. Es war die Abtei Saint-Martial in Limoges. Zur ersten Generation der westfränkischen Sequenzen gehört die Sequenz Stanze a Longe, die Zöllner-Sequenz, die Sie gleich hören werden. Stoff und Melodiebeginn sind einer Officiums-Antiphon entnommen, welche die Szene aus dem Evangelium vom Pharisäer und Zöllner schildert. Der Zöllner wird wegen seines Gewerbes verachtet und gleichgestellt mit Räubern, Huren und Mördern. Die Sequenz hebt den Evangelientext ins Allgemeine. Sie handelt von dem, der fern steht und doch erlöst werden kann, Symbol der Hoffnung für den sündigen Menschen. Die Melodie der Sequenz hat, bis auf das Melodiezitat des Beginns, stilistisch nichts mit der gregorianischen Antiphon zu tun. Metensis minor, die kleinere Sequenzenmelodie aus Metz, wird sie in den Quellen oft genannt. Sie hören jetzt zunächst die gregorianische Antiphon und gleich im Anschluss die Sequenz. Versuchen Sie, die Übereinstimmung der beiden Anfänge herauszuhören und achten Sie auf die paarweise wiederholten melodischen Phrasen in der Sequenz. Die zweite große Gattung des karolingischen Neuschaffens ist der Tropus. Dazu gehören zum einen die sogenannten Erweiterungstropen. Bestehende gregorianische Gesänge werden textlich und musikalisch erweitert. Eine Funktion dieser Erweiterungstropen war es, die überlieferten Gesänge zu aktualisieren, sie zur Gegenwart des 9. Jahrhunderts in Beziehung zu setzen. Darüber hinaus verwandelten sie aber auch den liturgischen Charakter der gregorianischen Gesänge. Der Introitus beispielsweise wurde durch die Tropierungen vom begleitenden Einzugsgesang zum breit angelegten Eröffnungsgesang der Mönchsgemeinde, welche ihre Messfeier gestaltete. Neben diesen Erweiterungstropen gab es eine andere Technik des Tropierens, die wir schon bei der Sequenz kennengelernt haben. Den Melismen des gregorianischen Chorals wurde ein Text unterlegt, so dass auf jeden Ton eine Silbe trifft. Diese Tropen heißen Textierungstropen. Praktisch an allen reicher verzierten Gesängen in Messe und Stundengebet wurde das neue Gestaltungsprinzip der syllabischen Textierung erprobt. Im Offizium, bei den Responsorien und ihren Versen, in der Messe bei Graduale, Alleluia, Tractus sowie beim Offertorium. Dabei war schon einiges sprachliche Geschick nötig, um das neue Textstück einigermaßen sinnvoll in den alten Text einzubetten und dabei die Silbenzahl möglichst mit der Zahl der Töne übereinstimmen zu lassen. Dichterische Fähigkeiten aber waren gefragt, sollte der neue Text die gregorianische Vorlage mit eigenen Gedanken interpretieren. Wie man sich die Ausführung dieser Textierungstropen vorstellen soll, darüber streiten sich die Fachleute bis heute. Grundsätzlich stehen sich zwei Anschauungen gegenüber. Die einen sagen, dass die Gesänge und ihre Tropierungen im Wechsel gesungen wurden, also erst textiert, dann untextiert oder umgekehrt. Die anderen nehmen eine simultane Ausführung an und berufen sich auf die enge Verzahnung von Ausgangstext und syllabischer Textierung. Bei der simultanen Ausführung sind wiederum zwei Möglichkeiten gegeben. Denkbar wäre, dass melismatischer Gesang und Textierung im Unisono vorgetragen werden. Dabei könnte die Basisstimme auch von einem Instrument übernommen werden. Denkbar wäre aber auch, dass der Sänger der textierten Stimme von Haltetönen begleitet wird. Im folgenden Beispiel, einem textierten Alleluja aus einer südfranzösischen Handschrift des 11. Jahrhunderts, greift die Unterstimme einzelne Töne der Alleluja-Melodie heraus und begleitet mit diesen Haltetönen den Sänger des Textierungstropus. Alleluja. Plötzlich ist in dieser Interpretation die Mehrstimmigkeit ins Spiel gekommen. Sie zeigt, wie eng die Kunst des Tropierens mit dem mehrstimmigen Musizieren zusammenhängt. Ja, im weiteren Sinne kann die Mehrstimmigkeit selbst als eine Form des Tropierens aufgefasst werden. Schon längst vor dem frühen Mittelalter hatte es schlichte, mehrstimmige Stegreifpraktiken gegeben. Das Singen in Parallelen oder über einem Bordun, einem gehaltenen Ton. Das entscheidend Neue der Mehrstimmigkeit des 9. Jahrhunderts liegt jedoch darin, dass unterschiedliche Zusammenklangtechniken planvoll miteinander kombiniert wurden. Liber Enchiriadis de Musica, Handbuch über die Musik. So heißt der um 900 in Nordfrankreich verfasste und anonym überlieferte Musiktraktat, der als ältestes Dokument die Mehrstimmigkeit als Schmuck kirchlicher Gesänge lehrt. Voraussetzung für eine lehrbare Mehrstimmigkeit ist, dass der einstimmige Gesang durchrationalisiert ist. Denn erst die Auflösung der Melodie in einzelne Tonstufen und Tonschritte ermöglicht ein rational begründetes und nachvollziehbares Zusammensetzen von mehrstimmiger Musik aus einzelnen verfügbaren Elementen. Nach dem Vorbild der Grammatik bemüht sich der Autor dieses Traktats darum, die Musik selbst als eine Art Text zu begreifen und wie einen Text zu behandeln. Wie die Buchstaben der Sprache sollen auch die einzelnen Tonstufen und Tonschritte miteinander verbunden werden. Wenn hier nach dem Modell von Sprache und Grammatik über Musik geredet wird, so werden auch in dieser Hinsicht Grundlagen des europäischen Musikverständnisses gelegt. Wie selbstverständlich reden wir heute, auch bei reiner Instrumentalmusik, von Satz, Periode und Thema. Der entscheidende Abschnitt der Musica Enchiriadis, jene Stelle, auf welche der Traktat von Beginn an konzipiert ist, das ist die Lehre vom Quartenorganum. Die Bezeichnung Organum stammt aus dem Griechischen und meint allgemein Werkzeug, in unserem Zusammenhang Musikinstrument, Orgel. Der Begriff Organum wurde zum Namen für die frühe Mehrstimmigkeit, vielleicht weil der Klang dieser Mehrstimmigkeit als instrumental aufgefasst wurde. Das Besondere dieses zweistimmigen Quartorganums ist, dass darin unterschiedliche Zusammenklangstechniken planvoll miteinander kombiniert werden. Bordun-Technik und Parallelbewegung sind darin derart verbunden, dass die einzelnen Textzeilen zu geschlossenen, dichterisch-musikalischen Einheiten gestaltet sind. Unterhalb des Cantus erklingt die zusätzliche Organalstimme, die Vox Organalis. Sie ist an bestimmte Grenztöne gebunden und kommt mit dem Cantus am Schluss jeder Zeile in den Einklang zusammen. In diesem aus dem Stegreif auszuführenden Gesang passen sich, wie der Autor des Traktats sagt, die Töne den Tönen an durch ein besonderes Gesetz in göttlicher Fügung. Doch wird dieses Gesetz durch das genau beschriebene Tonsystem und durch Regeln und Prozeduren des Zusammenfügens erklärt und begründet. Dadurch ist gewährleistet, dass dieses Verfahren mehrstimmiger Bearbeitung wiederholbar ist und dass es immer in der gleichen Weise auf unterschiedliche Gesänge angewendet werden kann. Doch liegt in dieser rationalen Organisation auch eine Herausforderung, die Regelgrenzen zu überschreiten. Etwa durch Verselbstständigung der Stimmbewegung, durch rhythmische Verselbstständigung der Einzelstimmen, durch Vermehrung der zulässigen Zusammenklänge. Wegen des hier begründeten Wechselverhältnisses von Tradition und Fortschritt, von Norm und Individuation, kann man ohne Übertreibung sagen, die älteste Mehrstimmigkeitslehre legte den Grund für alle spätere europäische Mehrstimmigkeit. Die ältesten erhaltenen Aufzeichnungen mehrstimmiger Musik für den praktischen Gebrauch stammen aus dem englischen Winchester, aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Winchester war damals Sitz der angelsächsischen Könige. Über 150 zweistimmige Organa sind in linienlosen Neumen notiert. Eine Rekonstruktion ist nur durch den Vergleich mit späteren Quellen möglich. Immerhin lassen die Aufzeichnungen erkennen, in welchem Maße das Organum gegenüber der Lehre des 9. Jahrhunderts an Freiheit gewonnen hat. Beide Stimmen bewegen sich zwar im gleichen Tonraum und überwiegend Note gegen Note, neu ist jedoch die Freiheit der Bewegungsarten. Die Stimmen tauschen ihre Lage und sie bewegen sich häufig in Gegenbewegung. Hören Sie das Alleluia Passia Nostrum in der Bearbeitung als zweistimmiges Organum aus dem Winchester des 11. Jahrhunderts. Schon in diesem Winchester-Organum wird hörbar, was die weitere Entwicklung der europäischen Mehrstimmigkeit bestimmen sollte. Die Emanzipation der künstlerischen Praxis von der Lehre, das Auseinandertreten von Regeln und Kompositionen. Kaum zufällig benutzt die Musiktheorie um 1100 erstmals das Wort Componere. In diesen Jahrzehnten, um 1100, wird in verschiedenen Traktaten und in vereinzelten Aufzeichnungen ein neues Organum erkennbar. Das folgende Beispiel wurde kurz vor 1100 im südfranzösischen Saint-Martial aufgezeichnet. Die Tonhöhen lassen sich sicher lesen, in rhythmischer Hinsicht ist die Notation jedoch weitgehend indifferent. Die rhythmische Ausführung muss sich am Textmetrum orientieren. Grundlage dieses Stückes ist ein Benedicamus Domino, lasset uns den Herrn preisen, jener Ruf, mit dem die Gläubigen aus den Stundengebeten entlassen wurden. Die Musiker interessierten sich aber fast ausschließlich für die textierte Oberstimme. Größere Intervalle sind dort ornamental ausgeziert, die Melismen sind durch musikantische Spontaneität geprägt. Paris um 1200. Nach dem Baubeginn der Kathedrale Notre-Dame im Jahre 1163 kam es in Paris zu einem gewaltigen Aufschwung der Mehrstimmigkeit. Erstmals traten zwei Komponisten aus der Anonymität heraus, Leoninus und Perutinus. Biografisch ist über beide kaum etwas bekannt. Beide scheinen nicht nur für Notre-Dame, sondern auch für andere Pariser Kirchen gearbeitet zu haben. Wie ein ungenannter englischer Autor, der sogenannte Anonymus IV in seinem Musiktraktat berichtet, war Leoninus der Optimus Organista, der beste Organumkomponist. Perutinus war nach zeitgenössischer Einschätzung der Optimus Discantor, der Meister des Diskants. Organum und Diskant waren die zentralen Bestandteile der Choralbearbeitungen in der Notre-Dame-Epoche. Die Bestandteile einer solchen Choralbearbeitung sollen jetzt abschließend am Beispiel des Alleluia Passianostrum demonstriert werden. Zwei Satztypen stehen sich in der mehrstimmigen Bearbeitung gegenüber, Organumpartie und Discantuspartie. In den Organumpartien ist die gregorianische Melodie der Tenor zu Haltetönen zerdehnt, die Oberstimme setzt vieltönige Glieder dagegen. In den Discantus-Partien hingegen kommen auf jede Tenornote nur eine oder wenige Noten in der Oberstimme. Dadurch entsteht ein Satz Note gegen Note. Tenor und Oberstimme verlaufen gleichförmig rhythmisch bewegt. Das rhythmische Schema, das diesen Discantus-Abschnitten zugrunde liegt, wird Modus genannt. Beim Hören des Ausschnittes aus dem Alleluia Passianostrum werden Sie zwei Abschnitte unterscheiden können. Zunächst der Beginn des Verses über dem ersten Wort Passia, Osterlamm, als Organum. Anschließend das Wort Nostrum, unser, als Discantus-Abschnitt mit der formelhaften Rhythmisierung lang, kurz, lang, kurz. Der Diskantabschnitt über Nostrum weist in dieser Aufnahme eine Besonderheit auf. Die Oberstimme ist mit Text versehen. Dieser Text ist dem Rhythmusschema angepasst. Inhaltlich ist er auf den Tenortext bezogen. Es freue sich der fromme Sinn der Gläubigen, des Vaters Wort wird Fleisch, ein neuer Sohn ist uns gegeben. Das heißt, die zwei Seiten des Ostergeschehens kommen gleichzeitig zur Sprache. Im Tenor das Opfer des Osterlammes, also der Kreuzestod Christi. In der Oberstimme dagegen österliche Freude über die Geburt und Auferstehung des Erlösers. Die textierte Oberstimme wird Motettus genannt, die bewortete Stimme. Das Gesamtgebilde Motette. Die Motette sollte zur zentralen Gattung in den folgenden Komponistengenerationen werden. Motette und die zugrunde liegende Diskantpartie verkörpern ein neuartiges Formkonzept. Entscheidend dafür ist die Anlage des Tenors. Der Komponist wiederholt den Choralausschnitt über Nostrum zweimal. In beiden Wiederholungen zerteilt er das Melisma in Gruppen von 5 Noten, die nach einem gleichbleibenden Schema rhythmisiert werden. Hören Sie vergleichen das gregorianische Melisma Nostrum und die Rhythmisierung der Motette. Zunächst das gregorianische Nostrum. Und jetzt die Motette. Diskantuspartie und Motette sind, so ließe sich sagen, ein architektonisches Gebilde. Die Wiederholung hat tragende Funktion wie die Pfeiler eines Gebäudes. Offensichtlich haben die Komponisten der Notre-Dame-Zeit diese Formidee bewusst dem Organum gegenübergestellt. Im Organum die Realisierung von Musik als Ablauf in der Zeit, als Prozess. In der Diskantuspartie und in der Motette dagegen systematische Konstruktion, Wiederholungsstruktur. In dieser Trennung zweier Formkonzepte und gleichzeitig in ihrem spannungsvollen Miteinander liegt die Wirkkraft der Notre-Dame-Musik begründet, in der Anwendung zweier Prinzipien, die für die ganze europäisch-abendländische Kunstmusik bestimmend sein sollten. Sie hörten die 4. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, die Schriftlichkeit der Musik und ihre Folgen von Dr. Hartmut Möller. Das Thema der 5. Kollegstunde, die modernen Musiker des 14. Jahrhunderts, von Dr. Hartmut Möller.